Hallo, hier ist Grüße aus Deutschland. Hallo. Mit der Folge Umweltschutz und Technik. Sie hören heute Armin von Greenpeace zu unserem Thema. Erst einmal etwas zu Armin. Woher kommt er? Ich bin hier Münchner Bayer. Ich versuche zwar hier Hochdeutsch zu reden. Armin kommt aus München und ist ein richtiger Bayer. Armin ist bei Greenpeace, der bekannten Umweltschutzorganisation. Die Umwelt, das ist alles um uns herum. Also die Natur, aber auch unser ganzer Lebensraum. Greenpeace arbeitet für den Umweltschutz, will also die Umwelt schützen, damit unser Lebensraum erhalten bleibt und nicht kaputt geht. Armin arbeitet schon lange bei Greenpeace. Wie lange ist er schon bei Greenpeace aktiv? Ich bin jetzt, muss ich nachrechnen, 37 Jahre alt und ungefähr 19 Jahre oder 18 Jahre bei Greenpeace aktiv. Ja, hinzugekommen bin ich als ganz junger Mensch, einfach weil ich Greenpeace super stark fand. Wie lange ist Armin schon bei Greenpeace aktiv? Armin fand Greenpeace schon als Jugendlicher super stark. Das ist umgangssprachlich für sehr gut. Wie würden Jugendliche von heute das umgangssprachlich sagen? Cool. Geil. Oder supergeil. Und etwas ältere Leute wie Armin oder Adi würden sagen toll, klasse oder stark. Es gibt aber auch Leute, die finden Umweltschutz gar nicht toll. Ja, sie sagen, dass Umweltschützer gegen Technik, gegen Technologie sind. Stimmt das? Ist zum Beispiel Greenpeace gegen Technologie? Hören wir Armin. Greenpeace hat auch oft schon ganz neue Technologien entwickelt. Nehmen Sie zum Beispiel heute den FCKW-freien Kühlschrank nur mal als kleines Beispiel. Also, dass hier keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten sind, die die Ozonschicht zerstören. Hier hat Greenpeace in Ostdeutschland den ersten deutschen Kühlschrank bauen lassen, komplett frei von FCKW und FKW, den Klimakillern. Ist Greenpeace gegen Technologie? Nein, aber die Technologie sollte gut für die Umwelt sein. Armin spricht zum Beispiel von einem Kühlschrank. In einem Kühlschrank bleiben die Lebensmittel kalt. Normalerweise erzeugen Kühlschränke FCKW. FCKW zerstört die Ozonschicht. Es macht sie kaputt. Dieser Kühlschrank ist FCKW-frei oder ohne FCKW. FCKW-frei. Man kann das Wort frei auch an andere Wörter hängen. Zum Beispiel alkoholfreies Bier. Das ist ein Contradictio in adjecto. Adi meint, das ist ein Widerspruch in sich. Alkoholfreies Bier ist nämlich Bier ohne Alkohol. Aber ob alkoholfrei oder nicht, Bier muss kühl sein. Genau. Kühlschrank. Greenpeace hat also diesen Kühlschrank gebaut und... Nein, Greenpeace hat ihn nicht selbst gebaut, sondern hat ihn bauen lassen. Ach so, Greenpeace hatte die Idee und eine Firma hat den Kühlschrank gebaut. Genau, Greenpeace hat diesen Kühlschrank also bauen lassen. Und hat damit neue Technologien entwickelt. Hören wir nochmal Armin. Greenpeace hat auch oft schon ganz neue Technologien entwickelt. Nehmen Sie zum Beispiel heute den FCKW-freien Kühlschrank nur mal als kleines Beispiel. Greenpeace hat neue Technologien. Greenpeace hat neue Technologien entwickelt. Weil FCKW die Ozonschicht zerstört. Die Ozonschicht, das ist, das ist das, was um die Erde herum ist und immer mehr Löcher bekommt. Super starke Erklärung. Mach's erstmal besser. Hören wir nochmal Armin. Also, dass hier keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten sind, die die Ozonschicht zerstören. Hier hat Greenpeace in Ostdeutschland den ersten deutschen Kühlschrank bauen lassen, komplett frei von FCKW und FKW, den Klimakillern. Was macht FCKW mit der Ozonschicht? Es zerstört die Ozonschicht. Denn FCKW ist ein Klimakiller. Ja, jetzt lachst du noch. Jedenfalls gibt es noch viele andere Beispiele für Technologie, die für den Umweltschutz entwickelt wurde. Ja, zum Beispiel alle Technologie, die natürliche Energie für den Strom nutzt. Zum Beispiel Sonne, Wind und Wasser. Mit Sonne, Wind und Wasser und moderner Technologie kann man vielleicht in Zukunft viele Probleme lösen. Umweltschutz und Technologie ist also kein Contradictio in adjecto. Du bist heute wieder voll cool, Anna. So cool wie unsere Wiederholung? Noch viel cooler. Greenpeace hat neue Technologien entwickelt. Greenpeace hat neue Technologien entwickelt. Man hat einen Kühlschrank bauen lassen. Man hat einen Kühlschrank bauen lassen. Er ist FCKW-frei. Er ist FCKW-frei. FCKW zerstört die Ozonschicht. FCKW zerstört die Ozonschicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du, Anna. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht nach dieser Sendung. Warum? Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, in meinen Ferrari zu steigen. Du meinst wohl das Ding mit den zwei Rädern. Dein Fahrrad, oder? Oh. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.